Deutschlandfunk. Nachtradio. Das Thema heute, kreativer Inselkoller, Rock und Electro-Sounds aus Island. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Sie ist eine der prominentesten Isländerinnen, wenn es um Musik geht. Björk, die Multimedia-Künstlerin und vor allem die unverwechselbare Stimme. Wir hörten All is Full of Love in einer Live-Version und dies zu finden auf dem Soundtrack der Dokumentation Screaming Masterpiece. Die Doku von 2005 porträtiert die Musikszene Islands und es gibt hier auch viele unbekannte Namen zu entdecken. Interessant ist, dass Island nur so um die 320.000 Einwohner hat. Verglichen mit dem künstlerischen Output ist das wirklich enorm. Man hat das Gefühl, dass fast jeder in einer Band spielt und es gibt viele musikalische Schattierungen, beispielsweise härteren Rock der Band Minus. Die Originalaussprache ist Meinusch. Von ihrem Album The Great Northern Whale Kill hören wir Cat's Eyes. Es ist schon bizarr, dass zum Zeitpunkt dieser Sendung eine Isländerin die deutschen Singlecharts anführt, denn das hat es lange nicht mehr gegeben. Die Rede ist von Emiliana Torini, die trotz ihres italienisch anmutenden Namens Isländerin ist. Sie hat es wie so viele andere Musiker aus Island gemacht. Sie ist nach England gezogen, hat ihre Karriere von dort aus gestartet. Aber der größte Erfolg kam, als einer ihrer Songs aus dem letzten Jahr auf einmal bei der Endausscheidung einer bekannten deutschen Model-Casting-Show lief, bei der Millionen zusahen. Ich glaube, das hat dem Song den nötigen Push verpasst, um dann Sommerhit 2009 zu werden. Hören wir Emiliana Torini von ihrem Album Me and Armini mit Jungle Drum. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Dung, dung, dung, dung. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-dook-a-dook-a-dook-a, rock-a-dook-a-dook. My heart is beating like a jungle drum. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips. Cause all they say is kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Tung-tung-tung-tung-tung. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tung-tung-tung-tung-tung-tung. My heart is beating like a jungle drum. Rung-tung-tung-rung-kung-kung. My heart is beating like a jungle drum. in stereo. Kreativer Inselkoller, Rock- und Electro-Sounds aus Island und die gerade gehörte Band Apparat Organ Quartett gehört sicher zu den bizarren Vertretern der isländischen Musikszene. Die Idee, die Konzeption von Bands wie Kraftwerk, aber mit dem Sound von Heimorgel. Apparat Organ Quartett wurde von dem Komponisten Johan Johansson gegründet, den wir im Laufe der Sendung noch hören werden, und gehört zu den schrägeren Bands aus Island. Reykjavik, die Hauptstadt, scheint sowieso ein sehr kreatives Pflaster zu sein. Ganz unterschiedliche Musikkonzepte, unterschiedliche Stile, all das lebt Tür an Tür. Jonas Thor Gudmundsson ist Isländer, spielt gerne Fußball, studiert Geschichte und ist nebenbei noch Tüftler in Sachen elektronischer Musik. Unter dem Künstlernamen Ruxpin hat er unter anderem das Album Elysium auf einem deutschen Label veröffentlicht. Stimmungsvolle, sphärische Tracks, die von der Landschaft Islands geprägt sind und gleichzeitig irgendwie total nach Großstadt klingen. Vom Album Elysium, hier ist Ruxpin mit Ambrosia. Barde Johansson ist Songwriter, Filmemacher, Poet und eine Art Allround-Talent. Unter dem Namen Bang Gang hat er einige Alben produziert und findet sich auch auf dem Soundtrack zu Screaming Masterpiece. Barde ist typischer Isländer. Er hat versucht, in Paris oder New York zu leben, aber die Hektik und Betriebsamkeit dieser Städte hat ihn glatt überfordert und er war froh, wieder nach Island zurückzukehren. Das Geheimnis dieser Insel scheint die Ruhe und der Platz zu sein, den sie bietet. Das hört man auch bei vielen Künstlern heraus. Hören wir Bang Gang mit Find What You Get. Sigur Rós sind das andere Aushängeschild Islands. Sie haben ihren eigenen Stil kreiert, sphärische Arrangements, eine Fantasiesprache, in der gesungen wird. Die Band braucht sich keine Mühe mehr zu geben, ihren Sound zu ändern, denn der ragt aus vielem heraus. Sigur Rós sind eine international erfolgreiche Band und sie haben viel für die Musikszene Islands getan. Viele Augen und Ohren waren auf einmal auf Island gerichtet, als Sigur Rós so erfolgreich wurden, und haben dazu beigetragen, dass noch ganz andere Bands beobachtet wurden. Sigur Rós stechen hervor und man kann ihren Stil schlecht beschreiben, aber hat was von den Naturgewalten Islands. In der Geschichte der Rockmusik sollte diese Band ein eigenes Kapitel bekommen, denn das gab es in dieser Kombination vorher so nicht. Hören wir Sigur Rós mit Half Sol. Thank you. Die Musikszene Islands nur auf einen Stil zu reduzieren, würde der Sache nicht gerecht werden. Dafür gibt es zu unterschiedliche Bands. Wie steht auf der Website des schrägen Blues-Musikers Mogison zu lesen, Blues, Swamp, Rock, verzerrt dröhnen die Klänge aus dunklen Untiefen und seine raue Stimme erklingt dazu, als ob er sie einem amerikanischen Wanderprediger geraubt hat. Er beschwört, zetert und grollt. In Island ist Mogison schon recht bekannt. Ab und zu kommt er auf Tour und versucht den Rest der Welt mit seiner akustischen Gitarre zu begeistern. Man kann nur sagen, dass Blues auch Made in Iceland authentisch sein kann. Hören wir Mogison vom Album Moogie Boogie mit The Pathetic Anthem. Every performer is a preacher. We need to make a living by giving a piece of the pie. Look me in the eye. Tell me, are you believing? Stop pretending. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Drum & Bass DJ Klute. Er erzählte von seinem Island-Trip. Der DJ spielte an einem Samstagabend in einem Club, wo gerade mal 30 bis 40 Leute waren, die restliche Jugend. Vertrieb sich die Zeit, mit dem Auto in der Ortschaft im Kreis zu fahren, was damals in einigen Städtchen zur beliebten Samstagabendbeschäftigung gehörte. Mittlerweile sind die Spritpreise zu hoch. Island hat die Wirtschaftskrise hart getroffen und das bizarre Schauspiel findet wohl so nicht mehr statt. Aber dass man einen richtigen Inselkoller bekommen kann, davon kann die Band FM Belfast ein Lied singen. Wir rennen durch die Straße mit Unterwäsche, es passiert einfach nichts hier. Zitat aus Underwear. Und das ist nicht das Island aus Sicht der Touristen, sondern einiger junger Einwohner. Hier sind FM Belfast. We come from a place where we count the days. We'll be right back. Gas, das sind richtige Veteranen der Musikszene aus Island, die es schon seit 1995 gibt und bei denen auch schon Emiliana Torini sang. Gas haben schon Remixe für die Depeche Mode, Björk und einige andere angefertigt und sind so etwas wie alte Hasen in der Elektronikszene von Reykjavik. Wir hörten Gas mit Last. Beenden möchte ich Stunde 1 im Soundcheck mit Johan Johansson, der ist Musiker, Komponist und Produzent und lebt auch in Reykjavik. Und die Idee, die seinem Solo-Debüt IBM 1401 A User's Manual zugrunde liegt, hat was von alten Science-Fiction-Momenten. Es geht um die Seele im Computer, im folgenden Fall eines uralten Großrechners, dem sein Vater 1964 als leitender Techniker sogar Melodien entlocken konnte. Hören wir Johansson bis zu den Nachrichten. Mit IBM 729 gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.